Es ließ sich nicht sagen, wann ihre Aufmerksamkeit wieder zum Entsetzen geworden war. Niemann hatte sich zuerst mit einer allgemeinen Beschreibung des Lands befasst, das mit Berlin als Zentrum des Handels, der Wirtschaft, das neu geordnete Europa ausplündern würde, Sklaven aus dem Osten bezöge, Erze aus Schweden und Spanien, Norwegen zu einem einzigen Fischereihafen, Holland zum Gemüsegarten, Belgien zum Kohlenlager, die Ukraine und Weißrussland zum Getreidespeicher machen würde. Und dies war mit monumentalen Architekturen, Prachtalleen und Paradefeldern noch nichts Überraschendes, rückte höchstens das aus Proklamationen bekannte näher an seine Realisierung heran. Dann aber tauchten allmählich, wenn er sich abwandte von seinem weit im Südosten liegenden Arbeitsplatz, die Menschen auf, die Menschen in den Straßen, Wohnräumen, von denen wir hören wollten. Das Laboratorium da draußen, mit seinen aus Eiweißstoffen bestehenden animalischen Fibern, seinen vegetabilischen Baumwollfasern, seinen Apparaturmitteln und Imprägnierungen, war eine Art Glaskasten, in dem es einen technischen Chef namens Sommer gab und einen ersten Chemiker namens Leussen. Und weg von diesen schattenhaften Figuren zwischen Retorten und Destillationsapparaten rollte mit ihm die klapprige Bahn durch die Gelände von Glienicke und Johannisthal, die Königsheide und die Gebirge der Industrien- und Mietskasernen von Neukölln in die Dichte der Innenstadt, von der selbst ein Döblin, ein Ruttmann nur Ahnungen vermittelt hatten. Dies war es wieder, dieses Kaleidoskopische, das zur Verlockung wurde, einzutauchen ins Gewühl, in diesen Geruch von Ruß und Staub, Fett und Schweiß. Dies war die Welt gewesen, in der ich gelebt hatte mit Heilmann und Koppi. Immer nur kleine Ausschnitte dieser Welt konnte man beim Streifen durch die Straßen und Höfe einzelner Viertel habhaft werden, des Ganzen nie. Wie die Einblicke in diese Welt verschieden waren, je nach dem Blickwinkel des Betrachters, und wie sie sich stets in der Masse des Ungesehenen verloren, so musste auch zufällig bleiben, was niemand erkannt hatte. Von seinen Mitarbeitern in Grünau mochte er noch berichten, dass sie sich vor ihm als Gegner des Regimes und des Kriegs zu zeigen pflegten und sein Land, das es verstanden hatte, die Neutralität zu bewahren, gern lobten, doch gab er zu, dass dies, was sie einem Ausländer sagten und was die meisten sagten, wenn er sich ihnen als Schwede zu erkennen gegeben hatte, als unverbindlich anzusehen war. Der Eindruck, den er im Übrigen erhalten habe, sei ein anderer gewesen und habe den Gegensatz zwischen Aufsässigkeit und Anpassung nur noch unheimlicher gemacht. Sie hatten, so war es ihm vorgekommen, diesen Krieg geschaffen. Es sei kaum möglich, dass sie sich nur hatten hineinziehen lassen. Der Krieg umfasste alles, was sie dachten und taten. Sie hatten begrüßt, was dem Krieg vorausgegangen war. Es musste ihr Krieg sein. Ihr Krieg, dem sie ganz und gar angehörten, denn sonst hätten sie sich nicht so völlig verschließen können vor dem, was der Krieg mit sich brachte für ihre Gegner. Nur weil es ihr Krieg war, ihr Krieg, den sie gewollt hatten, konnten sie sich empfindungslos machen. Sie bedachten nie, was alles an ihnen hing, was von ihnen in Bewegung gesetzt worden war. Sie sahen nur sich selbst, bar jeglicher Verantwortung, jeglicher Schuld. Ihre Fähigkeit, sich freundlich und gemütlich zu geben, alles von sich zu weisen, was sie hätte gemahnen können an das von ihnen verursachte Unheil, hatte ihn am meisten bestürzt. So konnte nur handeln, wer seit langem von dem, was er einmal war, abgebracht und zu jemandem gemacht worden war, der nicht mehr er selbst, sondern ein Wahnsinniger war, zu dem er sich, ohne es zu wissen, bekannt hatte. Von diesen Menschen, die zum Vergleich mit einem anderen Leben nicht mehr fähig waren, ließe sich keine Veränderung erwarten. Nicht gewöhnliche, arbeitende, hinters Licht geführte Menschen konnte man in ihnen sehen, müde des Kriegs, überdrüssig der Schande. Sie seien, sagte er, als Volk nicht belangbar, seien ohne Einsicht. Von einer organisierten Opposition war ihm nichts bekannt. Er wusste nur, dass einzelne Verfolgte Zuflucht gefunden hatten in der schwedischen Viktoriakirche in Wilmersdorf. Der Pfarrer dort, Forell, würde ihm im Notfall zur Verfügung stehen. Adresse Landhausstraße, Ecke Berliner Straße, gleich hinter der Kaiserallee. Außerhalb aller politischen Bindungen, dazu aus der Fremde kommend, hatte er doch wahrgenommen, was sich abspielte, und was kein anderer auf den Straßen zu bemerken schien, diese panischen Augenblicke, die überall und unablässig den Tag zersetzten. Gleichgültig hatten die Einheimischen sich abgewandt von ihren Opfern, die mit Gewehrkolben auf die Lastwagen getrieben wurden, diese verhärmten Opfer mit den ärmlichen Bündeln, diese verstörten Alten, diese weißen Frauengesichter, diese Kinder, die nicht mehr zu schreien wagten. Und die Gleichgültigkeit sei ihm nie als Apathie vorgekommen, sondern nur als Zeichen einer allgemeinen Übereinkunft. Am deutlichsten, sagte er, habe sich ihm die Trennung zwischen den Tätern und ihren Taten gezeigt, als er einem der Ausgestoßenen begegnete, der schlafwandlerisch, das Merkmal über dem Herzen, den Blick geradeaus, unterhalb der Bordkante dahinging, den eigenen Tod in eine Welle von Gleichgültigkeit mit sich schleifend. Da sei ihm gewesen, als müsse sich der Boden auftun. Doch alles habe seinen Gang genommen, auf dem Bürgersteig, auf dem Fahrdamm, hin und her, sie alle hielten zusammen, ließen nichts gegen sich aufkommen. Dieser eine, der hier umher irrte, war nur ein Schatten, der sie nichts anging, der gleich verschwinden würde. Einzig das andere, das aus der Höhe jede Nacht einbrach in ihre Welt, ihre Gebäude zertrümmerte, Feuer verbreitete und viele der ihren niederstreckte, versetzte sie in ein noch ungläubiges Erstaunen und in beleidigte Empörung, denn dies war doch unzulässig, dass da etwas hinterrücks ihre ruhmvolle Schöpfung angriff. Niemand hatte, ehe er zu dem kam, was mich berichten ließ, etwas über die Kneipe zum Schwarzen Ferkel erwähnt, wo E.T.A. Hoffmann gezecht hatte, später auch Strindberg und Stanislaw Przybyszewski zu finden gewesen waren. Ich hatte schon geglaubt, dass das Gespräch nur noch die Beschreibung hergeben würde, wie die beiden Dichter sich, um zu beweisen, dass die Erde platt sei, Kopf an Kopf ausstreckten, auf dem regennassen Pflaster draußen, zwischen den Kutschen, um von den Polizisten festgenommen zu werden. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass es nicht mehr um Nachtstücke ging, von einem Grafen von Seydlitz sprach, dem er im Restaurant Kempinski begegnet war. Vielleicht war es gerade das Verschrobene, Geisterhafte des Erwähnten, das die Aussagen überzeugend machte. Die Situation war in solchem Grad der Normalität entglitten, dass nur der ihrer habhaft werden konnte, der selber im Zwielichtigen heimisch geworden war. Auch das Aussehen des Grafen, Eulengesicht, dunkles Borstenhaar, hatte etwas Spukhaftes an sich. Und was niemand vernahm, hielt er für wahr, weil er gelernt hatte, dass die Wahrheit heute im Unglaubwürdigen lag. Grotesk, melodramatisch hatte es begonnen, mit den Posaunen der Ragnarök aus dem Lautsprecher. Auf die Krim, auf Charkow, Kursk, Moskau ging es zu. Er musste in seiner Bestellung im Speisesaal einhalten, saß steif zurückgelehnt, die Beine von sich gestreckt, während der Kellner wartete, die Serviette unterm Arm, und der Mann am Tisch neben ihm die Schultern hochzog und seinem Blick mit den Augen folgte, auf die beiden Plakate an der Wand über ihnen, das eine Churchill darstellend, dem Beschauer den Hintern zugewendet, so tief sich beugend, dass sein Gesicht zwischen den Beinen vorlugte und die Hosennaht auseinanderriss. Unterschrift: Es platzt. Daneben Roosevelt, als Gorilla, mit fletschenden Zähnen, genannt der Irrsinnige im Weißen Haus. Und er hätte schallend gelacht, hätte sein Nachbar ihn nicht mit nachdrücklicher Gebärde zum Schweigen gemahnt. Der große Heerführer will nach Sibirien, flüsterte der neben ihm, nachdem niemand die Mahlzeit gewählt, die Lebensmittelmarken abgegeben hatte, und lud ihn dann ein, sich zu ihm zu setzen. Noch nicht lange hatten sie sich miteinander unterhalten, als der Graf unvermittelt von Ausrottung sprach. Es war niemand gleich klar gewesen, dass er damit nicht die Vernichtung der sowjetischen Armeen meinte. Diese würden sich nie vernichten lassen. Vielmehr würden sie sich festbeißen in ihrem Land und den Angreifer allmählich zurücktreiben. In seinen eigenen Untergang. Nein, diese Ausrottung galt einer Rasse, der jüdischen Rasse. Man sei ja schon lange dabei, doch auf umständliche Weise, jetzt sei es zu Ende mit dem ungeordneten Gemetzel, von dem immer nur einige Dutzende, Hunderte betroffen wurden, jetzt habe man System hineingebracht. Jetzt konnten sie ausgerottet werden, wie man Ungeziefer ausrottet, seitdem man auf das Insektenpulver gekommen sei, so ein bröckliger Stoff, Er entwickle, wenn man ihn ausschütte, ein tödliches Gift. Man habe lange damit experimentiert. In abgedichtete Waggons werden sie geführt, nachdem ihnen die Kleider abgenommen worden waren. Es heißt, sie sollen entlaust werden. Und entlaust werden sie auch. Doch ehe die Läuse sterben, liegen sie selber schon röchelnd zu Haufen. Er rückte an Niemann heran, sein Gesicht war verzerrt, als er ihm beschrieb, was er durch das Guckloch gesehen hatte. Die Menschen stehen drinnen zusammengepfercht. Arbeitsuntaugliche alte Männer, Frauen und Kinder. Die Gesichter strecken sich nach oben, wo eine kleine Luke geöffnet wird. Dicht aneinander diese weißen, emporgewandten Gesichter. Die Augen angstvoll aufgerissen. Die Kinder hängen sich an die Mütter. Viele haben die Arme umeinander gelegt. Über ihnen wird die Büchse entleert. Eine Wolke von grauem Staub. Sie beginnen zu husten, greifen sich an den Hals, ringen nach Atem. Sie klettern übereinander, verkrallen sich an den Wänden. Ein einziges Gewühl von Leibern, bläulich verfärbt, in Konvulsionen. Besudelt von Erbrochenem, von Exkrementen. Das dauert bis zu 5 Minuten. Es wird noch eine Viertelstunde gewartet. Dann wird entlüftet. Sie liegen so verschlungen, dass sie mit Stangen voneinander losgebrochen werden müssen. Bei dem nachgeahmten Stöhnen und Röcheln hatte Niemann sich schon unruhig umgeblickt, ob man nicht aufmerksam auf sie werde. »Das Pulver wirkt jetzt schneller«, sagte er. »Man hat auf Hochdruck gearbeitet in der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung. Die Produktion ist voll angelaufen. Das Mittel ist effektiv und billig. 5 Mark pro Kilo. Für 1000 Menschen werden etwa 4 Kilo benötigt. Macht 20 Mark. Bunker sind gebaut worden, in denen 2000 auf einmal eliminiert werden können. Unterirdische Bunker. Draußen Bänke mit Nummern zum Ablegen der Kleidungsstücke und Schuhe. Fahrstühle hinauf zu den Öfen, in denen die Leichen verbrannt werden. Im nächsten Frühjahr würde es beginnen, fernab, im Generalgouvernement. Er habe sich auf seinen Inspektionsreisen von der Errichtung der Betonkammern, der Heizräume, von den riesigen Barackenlagern überzeugen können, habe teilgenommen an den Kapazitätsberechnungen für die Anlagen, habe ihn, den großen Masturbator, schreien hören, mit schäumendem Mund über die Vertilgung dieser Rasse. Er solle sich jedes Wort merken und es verbreiten in seinem Land, solle nicht davon ablassen, auch wenn man ihn nicht anhören wolle, wenn man ihn verhöhne wegen solcher Märchen. Herausrufen solle er es, solange ihm die Stimme noch gegeben sei. Was es hier in der Stadt zu sehen gebe, sei nichts gemessen an dem, was sich dort drüben im Osten abspielen werde. Keine Märchen seien es, wirklich sei es, eine Wirklichkeit, deren Regeln wir noch zu erlernen hätten. Im Januar sollten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Neben der betriebstechnischen Organisation, der Bürokratie, der die Erfassung und Buchführung von rund 6 Millionen Menschen oblag, gäbe es wirtschaftspolitische Ziele. Krupp, die IG Farben, viele der größten Industrien hätten neben den Lagern Fabriken eingerichtet, in denen die Gefangenen, die noch bei Kräften waren, bis zuletzt verwertet werden sollten. Indem diesen alles, was sie besaßen, bis zum Haar und den Goldplomben abgenommen werden würde und das Letzte, was mit ihnen zu tun sei, unaufwendig verlaufe, gingen sie ein in eine nationalökonomische Planung, bei der sich die Aufgabe der Reinhaltung der Nation von Artfremden verbinden ließ mit Investitionen, die zu beträchtlichem Profit führen müssten. Er schlug sich vor den Mund, um sich selber zum Schweigen zu bringen, duckte sich, äugte in die Runde. »Wie hatten wir solches bereden können, in Gegenwart meiner Mutter«, dachte ich, und beschloss, mit dem ersten Zug morgen früh zu den Eltern zu fahren. Den Gesichtern um den Tisch sah ich Zweifel an, Ungewissheit, was von den Eröffnungen zu halten sei. Weder der schwedische Ingenieur noch der Abtrünnige der berühmten Adelsfamilie schien ihnen zuverlässig. Behauptungen von der Art, wie der Verwandte des Generals sie vorgebracht hatte, mussten erst verbürgt werden von einer Instanz, die mit den Geschehnissen vertraut war. Und von der Partei waren noch keine Hinweise gekommen auf Tötungen solchen Umfangs. Nach allem, was ich ihnen über Niemann mitgeteilt hatte, konnten sie nur annehmen, dass man es mit einem Phantasten zu tun hatte. Doch keineswegs Betrunkenheit habe den Zeugen so unverblümt sprechen lassen, hatte Niemann gesagt, Vielmehr sei anzunehmen, dass dieser in ihm einen erkannt habe, vor dem er in einer selten gewordenen Stunde etwas von seiner Bürde abwälzen konnte. Und der Freimütigkeit des Ingenieurs gewiss geworden, verstand auch ich, warum Seidlitz das Wagnis auf sich nahm, ihm zu beichten. Hatten wir uns doch, wenn alle äußeren Richtlinien verloren gingen, auf die Hinweise des Instinkts zu verlassen, wobei wohl ein Risiko eingegangen wurde, sich oft aber auch die Richtigkeit eines solch vorbehaltlosen Vertrauens erwies. Gab es keine anderen Anhaltspunkte, so bestand immer noch die auf Erfahrungen beruhende Möglichkeit, in den Gesichtszügen, dem Ausdruck der Augen, der Gestik eines Menschen zu lesen. Und nicht selten war ein solchermaßen gewonnener Eindruck untrüglicher als das, was ich auf Empfehlungen aufzubauen hatte. Aus dem Zusammenwirken von Zufall und Unterscheidungsvermögen ergab sich die Einmaligkeit dieser Unterredung. Ich wollte noch Einzelheiten mitteilen über die Transportlinien und Umladestellen im Osten, Anzahl und Namen der Lager nennen, merkte aber, dass die Aufmerksamkeit der Anwesenden nachließ. Auch verlor plötzlich alle seine Greifbarkeit. Es war, als müssten die Zuhörer sich nun auf sich selbst besinnen. Dem Bericht wollten sie nachgehen, sagten sie, wollten Informationen einholen lassen über das Geschick der Juden in den besetzten Ländern. Ausgeschlossen wäre es, sich auf irgendeine Weise von den Aussagen niemands abhängig zu machen. Die Einbeziehung eines Schweden, der der Partei nicht angehöre, dessen politische Einstellung nicht bekannt sei, könne der gesamten Arbeit schweren Schaden zufügen. Mit der Benutzung seiner Papiere würde ich mich Untersuchungen aussetzen, und selbst wenn es gelänge, in seine Berliner Wohnung einzuziehen, würde der Blockwart sofort misstrauisch werden, und ich würde der Fabrikleitung in Grünau gegenübergestellt. Es sei ein Gebot, dass die Tätigkeiten, die ein Kurier zu übernehmen habe, unter strengster Geheimhaltung und der Ausschaltung aller erkennbaren Verbindungen stattzufinden hätten. In der Tarnung eines Schweden würden sich mir, der ich den Kadern unbekannt sei, die Zugänge zum Untergrund verschließen. Auf legalem Weg, sagten sie, ließe sich nichts erreichen. Ins Land gehen könne nur der, der in der Illegalität langjährige Erfahrungen gewonnen habe. Konnten sie auch nicht ausschließen, dass die längst bekannten Mordtaten anwachsen würden, so meinten sie doch, dass nur ein Verrückter zu hochverräterischen Verlautbarungen, wie der Graf seinem Fremden gegeben hatte, imstande sei, und dass sich die Auskünfte deshalb nicht als seriös bewerten ließen. Vielleicht aus Müdigkeit wechselten sie in einen Bereich, der dem Alltäglichen näher lag. Jetzt, nach Mitternacht, da die Betriebsamkeit des Tags ausklang, kamen Gedanken auf über dieses eigentümlich abseitige Leben, ohne Heim, ohne Angehörige, das nur Ideen diente. Denn Rosner, der Arie lauschend, die gedämpft aus dem Radio kam und der sich auch Funk nicht mehr verschließen wollte, begann von Wien zu erzählen. Und die eben vernommenen Ausgeburten eines kranken Gehirns wurden verdeckt vom breiten Säulenportal der Oper, in das im Schein der Kandelaber die Fiaker einfuhren, von Löwenköpfen mit Ringen im Maul, von eisernen Fürsten hoch zu Ross. Und er saß schon auf dem wackligen Stuhl zurückgeneigt, wie in einem Theatersessel, die Hände ins zerzauste Haar gesteckt, den Kopf hin und her wiegend, und Funk ließ uns wissen, dass er sich seit langem schon wünsche, Rosen zu züchten. Und er beschrieb uns die Vielfalt der Farbtöne, den Reichtum an Gattungen dieser edlen Gewächse, die er in dem Garten sah, der einmal, wenn der Krieg überstanden sei, sein eigen wäre. Und Stahlmann, heimgesucht von der Erscheinung des rosafarbenen, war wieder in Angkor, erzählte wieder von seinem Weg durch den Haupttempel, im Halbdunkel strichen die Finger über die bearbeiteten Quader, die unendlichen Variationen der Figuren ertastend, die Formen erratend, bis er vor eine Gestalt geriet, die von einem Lichtstrahl getroffen wurde. Und da sei ihm der Atem gestockt, sagte er. Vor dem Gesicht der Devata hatte er sich befunden, der tanzenden Göttin, mit dem zartrot lächelnden Mund, der unsäglich glatten, gewölbten Stirn, der Nase, die trotz einer Bruchstelle an Feinheit ihresgleichen nicht hatte. An ihre in weicher Gebärde erhobene Hand hatte er seine Hand gelegt und lange verweilt vor dem von den Haarflechten sternförmig umflossenen Antlitz. Und er habe sich eigentlich nie davon losreißen können. So nahm ich, als ich im Morgengrauen zum Bahnhof ging, mit mir die Bilder der drei Gefährten aus ihrem andern Dasein. Der unerschütterliche Statthalter der Komintern huldigte der Kunst des Gesangs, der grimmige Organisator der Partei pflegte duftende Zierblumen, und der Kriegsknecht gab sich einer versteinerten Tänzerin hin. Auch hätte die Trauer über die Trennung von meiner Mutter die Reise unmöglich gemacht. Die Gedanken an sie hätten mich blind werden lassen. Nachdem sie sich während der letzten Wochen geweigert hatte, Nahrung zu sich zu nehmen, war meine Mutter so geschwächt, dass sie nur noch den Atem hätte anzuhalten brauchen, um, ohne dass ein Übergang zu erkennen gewesen wäre, aus dem Leben zu scheiden. Einzig an den weit offenen Augen war plötzlich zu sehen gewesen, wie sie erlosch. Bis zum Anbruch des neuen Jahres war ich bei meinem Vater geblieben, doch wir konnten einander keinen Trost geben. Es war, als sei uns mit dem Abschied, den ich von meiner Mutter und mein Vater von seiner Frau genommen hatte, alles verloren gegangen, was uns bisher die Kraft zu leben und zu arbeiten gegeben hatte. Meine Mutter hatte an einer Last getragen, die zu groß gewesen war, als dass wir ihr hätten helfen können. Unsere Bemühungen, ihr Verständnis entgegenzubringen, unser Zuspruch, hatten nicht ausgereicht, ihre Verzweiflung auch nur im Geringsten zu mildern. Hatten wir im vergangenen Jahr noch geglaubt, sie sei auf dem Weg der Genesung, so war das, was jetzt mit ihr geschah, nicht einmal ein Rückfall, sondern nur das Wiederhervortreten eines längst unabänderlich gewordenen Zustands. Zeitweise hatte sie sich, als wolle sie beweisen, dass sie die Sprache nicht verloren hatte, sondern nur unter einer anderen, uns nicht zugänglichen Ausdrucksweise verbarg, mit Worten an meinen Vater gewandt, um ihm mit Rücksicht auf seine Welt etwas von den Regionen, in denen sie sich befand, deutlich zu machen. Doch stellte sich erst, wie nach Boyes Tod, nach dem Tod meiner Mutter jene Erschütterung ein, die uns ahnen ließ, wie sehr wir sie, ohne ihre Notrufe zu hören, im Stich gelassen hatten. Und es war, als könnten wir uns aus diesem Scheitern erst erretten, wenn uns gelänge, das zu vergessen, was sie uns hatte sagen wollen. Die Erfahrungen meiner Mutter, wie der Vater sie an mich weitergegeben und wie ich sie bei meinen Besuchen wahrgenommen hatte, waren wohl noch in mir vorhanden, begannen aber schon, sich aufzulösen. Obgleich sie zu unserer Wirklichkeit gehörten, gerieten sie doch immer wieder an eine Sperre, hinter der es, selbst ließe sie sich beseitigen, nur Ohnmacht gab. So musste das Weiterleben mit ihr zu einem ständigen Betrug werden. Ich trauerte um sie, gedachte dessen, was mir fehlte, doch was von ihr überdauerte, vermochte ich nicht zu durchdringen. Auch das Gespräch, das Niemann im Restaurant am Kurfürstendamm geführt hatte, hatte sich verflüchtigt. Die Zeitungen vermittelten keinen neuen Einblick, die Regierungen schwiegen, die Partei hatte keinerlei Bestätigung gebracht, und von Niemann, der wieder in Berlin war, waren Nachrichten nicht mehr zu erwarten. Nur Hodan, den ich Anfang Januar aufgesucht hatte, um mich mit ihm zu beraten, kannte die Gewalt, von der meine Mutter erfasst worden war. Und er wusste auch von der Lehre des Leitsatzes, dass das Leben weitergehen müsse, wo doch im Leben stets ein Unheil war, dem sich mit dem Verstand nicht beikommen ließ. Begraben lag meine Mutter auf dem Friedhof in Alingsås, an dessen nördlicher Ecke, am Zaun zur Nybrogata, die an Plantagen und Felder grenzte. Da lag sie, als erste von uns, in schwedische Erde. Aus Straßburg war sie gekommen, nach Bremen, dort hatte sie meinen Vater getroffen, hatte mich zur Welt gebracht, war mit meinem Vater und mir nach Berlin gegangen, weitergewandert war sie nach Varnsdorf in Böhmen, durch Polen war sie gezogen, hatte Schweden erreicht. Und damit war ihre Reise zu Ende. An Besitz hatte sie nichts hinterlassen, nicht einmal der Lehnstuhl, der in dem Zimmer stand, in dem mein Vater nun allein war, hatte ihr gehört. Und nichts gehörte meinem Vater in der Fabrik, in der er mit dem Druckrahmen, an dem mit Gummi bespannten Tuch entlangging, die dick fließende Farbe mit der Kelle durch das Drahtgewebe trieb und hin und wieder durchs breite Fenster blickte, quer über den Schulhof, auf das morsche Holzhaus, aus dem niemand heraustrat, um ihn zu erwarten. Von ihren Gesichten hatte sie ihn damals, nachdem Boje aus dem frostigen Waldboden aufgestiegen war, wissen lassen, doch lange hatte es gedauert, bis sie ihm gesagt hatte, was ihr zugestoßen war, im Schneegestöber südlich von Brest, bei Sobibor. Sie war mit den anderen gestürzt, in die Grube. Sie hatte zwischen ihnen gelegen, die Wärme der Körper war um sie gewesen, sie war umgeben gewesen von den zuckenden Armen und Beinen. Sanft war der Schnee über das Röcheln und Knirschen gefallen, dann war es still geworden. Sie war hinausgekrochen durch den rieselnden Sand, sie war durch ein Meer von Schnee gewartet. Doch auch dies war es noch nicht gewesen, das auf solche Art von ihr Besitz ergriffen hatte, dass es keine Rückkehr mehr gab. Was es war, davon sprach sie erst, als sie sich schon zum Sterben hingelegt hatte. Als ich bei meinen Eltern war, nach der Nacht in der Upplandsgata, war der Mutter noch nichts von ihrem Entschluss anzumerken gewesen. Während sie die Mahlzeit anrichtete, mit den ruhigen Bewegungen, die ich von früher her kannte und die mich mit einer zaghaften Freude erfüllten, war mein Vater wieder auf die Mächte zu sprechen gekommen, die hinter den Vorgängen standen, von denen niemand uns berichtet hatte. Seine Aussagen blieben auf andere Weise unzugänglich als die Worte meines Vaters. Was mein Vater an diesem Nachmittag sagte, war fast noch schwerer fassbar als der Bericht des Ingenieurs. Der hatte von Dingen gesprochen, die im Bereich unserer Wirklichkeit lagen. Kein Bruch war da entstanden zwischen uns und dem Stoff. Und wenn mir war, als müsse mir das, was niemand gesagt hatte, schon wieder entgleiten, so nun deshalb, weil die Qualen, von denen die Rede war, zu groß waren, als dass wir damit hätten leben können. Ich wusste aber, dass sie existierten und dass sie sich jederzeit wieder bemerkbar machen konnten. Mein Vater hingegen sprach von etwas, das sich allem enthob. Was hier angerührt wurde, nahm sich fremd aus. Ich merkte dies erst, als ich Hodan etwas davon zu erklären versuchte. Während mein Vater sprach, hatte ich vor allem empfunden, wie unvereinbar seine Worte waren mit dem, was uns umgab. 3 Monate später, bei Hodan, erkannte ich die Anstrengung, die meinen Vater das Sprechen gekostet haben musste, und diese Wahrnehmung überwog den Eindruck des Störenden, Unzugehörigen, den der Inhalt des Gesagten vermittelte. Zunächst widersprachen seine Worte der Abgeklärtheit des Wesens meiner Mutter und erinnerten an die Loslösung von ihr, die schon bei unserer Wiederbegegnung im Mai 1940 begonnen hatte. Was er damals angedeutet hatte, nahm er jetzt wieder auf, um es in seinem ganzen System vor uns hinzustellen. Es schien mir, als wolle er das kleine Zimmer, das langsam versank, anheben bis dahin, wo die Realität ihre höchste Kraft entfaltete. In seinem Anspruch auf Eindeutigkeit, auf Unwiderlegbarkeit, trieb er die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hatte, in ein noch größeres Dunkel. Er beschwor die Gewalt herauf, die, wenn auch immer vor uns versteckt, unser Leben bestimmte. Im Gegensatz zu der für uns ungreifbaren inneren Welt meiner Mutter war dies das vollkommen Rationale. Es war ein riesiges metallisches System, vor dem die organische Substanz porös wurde, sich zerreiben und wegblasen ließ. Waren sie, deren Namen er nannte, auch nur Repräsentanten des Systems, das lange vor ihnen begonnen hatte und nach ihnen weitergeführt werden würde, so war es für ihn, der hin und her schritt auf den knarrenden Bohlen, jetzt doch an der Zeit, sie anzusprechen. Da ich ihm kurz zuvor über meine literarische Arbeit berichtet hatte, war mir einen Augenblick lang, als sei nichts wichtiger für die Inganghaltung des Schreibens, als das Durchsetzen der Sprache mit Materialien aus Regionen, die mit dem, was wir der künstlerischen Tätigkeit vorbehielten, nichts zu tun zu haben schienen. Ich hatte mich auch wieder gefragt, wie sich dies alles einmal zum Ausdruck würde bringen lassen. Wenn ich Hodan sagen wollte, was stattgefunden hatte in dem niedrigen, schiefen Zimmer meiner Eltern, draußen auf dem Schulhof, die Bäume nass und schwarz, musste ich das Abweichende mit einbeziehen. So konnte auch das, was sich als fremdartig ausgab, dargestellt werden. Sein Aufzählen von Namen schien zunächst ein Bruch zu sein mit allem, was wir gewöhnt waren. Dass die Namen uns bekannt und verflochten waren mit unserer Existenz, machte ihre Nennung nicht selbstverständlicher. Vielleicht drängte sich ein stilistisches Prinzip auf. Ich wusste nicht, wie ich das, was mit den Namen verbunden war, wiedergeben sollte. Erst später, im Januar, empfand ich die Notwendigkeit dieser erbitterten Auseinandersetzung und trotz des Missverhältnisses zwischen der dürren Nachzeichnung und dem ungeheuerlichen Modell stimmte ich dem hilflosen und zugleich wissenden Angriff meines Vaters zu. Ich sagte mir, dass gerade diese Stunde der tiefsten Nähe, wie sie eintritt, wenn ein Mensch stirbt, für die Konfrontation, die mein Vater wünschte, geeignet war. Damals wehrte ich mich gegen die Einsicht, dass das Sterben meiner Mutter schon begonnen hatte. Er dagegen, der sah, dass es keine Hoffnung mehr gab, rief die Namen jetzt in einer letzten Auflehnung aus. Während meine Mutter in der Küchennische vom Wandbrett die Teller nahm und sie zum Tisch am Fenster trug, rief er die Namen, die sich in ihm festgebissen hatten und die so schrill und falsch klangen, wie sie klingen sollten. Als Kind schon hatte ich von ihnen gehört, die während des Kriegs meines Vaters im Regierungsausschuss der Industrie gesessen und die Rüstung angetrieben hatten. Ihre Köpfe waren mir erschienen wie in goldene Münzen geprägt, umgeben von Girlanden und Lorbeerkränzen. Ehe ich noch etwas erfahren hatte über das Imperium, das in ihren Händen lag, waren mir ihre edlen oder martialischen Züge bekannt, auch die Embleme ihrer zierlichen, von gekreuzten Fahnen und Wappen flankierten Fabrikanlagen und Bankpaläste. Sie hatten weder im Krieg noch in den Notzeiten Schaden genommen, konnten gleich nach der Niederwerfung der Aufständischen die Produktion wieder voll anlaufen lassen, mit ihren Geldern in den Staatsapparat eindringen, ihre Verbündeten als Abgeordnete, Minister vorschieben oder selber Ämter im Kabinett bekleiden. Krupp, Thiessen, Kierdorf, Stinnes, Vögler, Mannesmann hatten die antibolschewistische Liga gegründet, die Nationalsozialistische Partei finanziert. Einige von ihnen auch waren zu deren Mitgliedern geworden. Die Namen hoben sich ab vom sanften Klirren, das aus der Küchennische kam. »Einfacher leben und sparen«, sagte mein Vater, »das hat er uns Mitte der 20er Jahre, wie 1914 schon, Duisberg zugerufen. Der Chef der IG Farbentrusts, des größten Trusts der Welt. Und als wir das hörten, da wussten wir, es würde wieder zum Krieg kommen.« Meine Mutter ging mit den Bestecken zum Tisch. Mein Vater hatte die Reihe der Namen schon fortgesetzt. Haniel, Wolf, Borsig, Klöckner, Hösch, Busch, Blom, Siemens. Einige der mächtigsten nur nenne er, sagte er. Die Weltkämpfe des Kapitals um 1930 hatten sie hinter sich gebracht und eingebüßtes bald wieder aufgeholt. Damals hatten ihre Reichtümer auch in meinen Augen schon das idyllische Format verloren. Keine fein gezeichneten Ziegelsteinschlote und Miniaturfassaden sah ich mehr, sondern rauchgeschwärzte Zwingburgen, Festungen aus Marmor und Stahl. Sorgfältig legte meine Mutter Löffel, Messer und Gabel um die Teller und blieb eine Weile wie in Gedanken verloren am Tisch stehen. Sie war nicht mehr wie früher von schwerer Gestalt, hager zeichnete sie sich vor dem Fenster ab. Draußen drang das Rot der Sonne, die hinter Schedins Pensionat unterging, in Streifen über den Schulhof. 33, sagte mein Vater, leiteten sie ihr bisher größtes Geschäft ein. An den greisen Feldherrn mit Pickelhaube, Schnurrbart gesträubt, Hand am Säbelknauf, machten sie sich heran, forderten von ihm, dass er den Führer der größten Partei beauftrage, eine Regierung zu bilden. Es eile. Vielleicht würden die Sozialdemokraten und Kommunisten doch noch zur Einigung finden, und das musste verhindert werden. Verachteten sie auch den Emporkömmling mit dem flachen, von sich selbst berauschten Gesicht, so war diese doch geeignet, das Volk so gefügig zu machen, wie sie es zur Verwirklichung ihrer Pläne brauchten. Wenn das Bärtchen unter der Nase auch den staatsmännischen Eindruck gefährdete, so wurde dies doch aufgewogen durch den Respekt, den ihm sein wüstes Geschrei verschaffte. Die Bourgeoisie und die Mittelstände waren für nationale Zwecke stets zu gewinnen. Das Kleinbürgertum, Aufstieg erhoffend, würde die Schlägerhorden zur Verfügung stellen. Und das enttäuschte, hungernde Proletariat würde, wenn es Arbeit erhielte, für das industrielle Wachstum schuften und marschieren. Jene, die noch nicht mittun wollten, würden bald ohne ihre Organisationen, Parteien, aktivsten Gefährten gezwungen sein, sich der einzigen nationalen und sozialistischen Arbeiterpartei anzuschließen. Zu sehen sein würden die Massen beim Zug zu den großen Kundgebungen. Nicht aber zu sehen sein würden die, die den Profit daraus schlugen. die Chöre des Chauvinismus würden durch die Städte hallen, während sie im Stillen ihre Raubzüge vorbereiteten und mit der Eroberungsgier des völkischen Demagogen verbanden. Langsam ging meine Mutter zur Anrichte, rührte in einem Topf, zerschnitt Gemüse auf dem Brett. 8 Jahre ging sie zurück, in die Zeit vor dem Bürgerkrieg in Spanien. Da hatten sie sich schon in Verhandlungen mit Gil Robles, dem konservativen Ministerpräsidenten, der Konzessionen an den Gruben und Stahlwerken in den nördlichen Provinzen versichert. Und nachdem der Faschismus nach Spanien gebracht und mit ihren Waffen, ihren entsandten Truppen zum Sieg geführt worden war, konnten Krupp und Thiessen einziehen in die Kohlenzechen von Lesca und Olarean, in die Rüstungsbetriebe von San Sebastian und Bilbao, während Wolf das Silber und Blei in den Minen von Rhein, Linares und Vilches an sich nahm und die Igelfarben über das Kupfer aus Huelva und das Wolfram und Antimon aus Galizien verfügten. Und da hatten Krupp, Thiessen, Kirdorf, Vögler, Flick und Wolf schon in Österreich die alpine Montanindustrie und die Metallwerke Berndorf, Plansee und Titanit unter sich verteilt, und Henschel aus Kassel hatte die Floridsdorfer Lokomotivenfabrik an sich gerissen und Stinnes die österreichische Ölproduktion, und die Dresdner Bank war zum Verwalter der Hirtenberger Munitionsfabrik geworden und die Deutsche Bank hatte sich den Wiener Bankverein einverleibt. Hin und her ging meine Mutter zwischen Herd und Tisch, und alles wurde hinfällig in diesem Zimmer, als mein Vater sagte, er wolle nur von der letzten Vorstufe zum Krieg noch sprechen. Beide, die Mitglieder des Generalrats der deutschen Wirtschaft und der von ihnen installierte Tribun, folgten Bismarcks These, wer Herr über Böhmen sei, sei Herr über Europa. Die einen blieben in ihrer vornehmen Zurückgezogenheit, der andere schrie und schickte sein Fußvolk ins tschechoslowakische Land. Und die Soldaten hatten nichts davon, und wer was davon hatte, das zeigte sich gleich. Die chemischen und metallurgischen Betriebe von Aussicht fielen den IG Farben zu. Krupp und Flick übernahmen die Kohle von Brüggs, Mannesmann die Witkowitz-Werke und die Walzwerke von Komotau. Das Bankwesen kam in den Besitz der Dresdner und der Deutschen Bank. Und kaum war der Rest der Tschechoslowakei unterworfen, als auch die böhmisch-mährischen Maschinenfabriken, die Flugzeugwerke von Prag, die Brünner Waffenfabriken, die Skoda-Werke in Pilsen den Konzernen des Reichs gehörten. »Und wie hätten sie so mächtig werden können«, sagte mein Vater, »wenn sie nicht von uns allen getragen worden wären? Sie schwammen oben, wir waren der Strom. Den ersten Krieg hatten sie über uns hingehen lassen, und wieder hatten wir uns zu ihrem Gesinde gemacht«, hatten schon wieder die Waffen geschmiedet zum gegenseitigen Aderlass an unserer Klasse. »Wenn ich diese Namen nenne«, sagte er und wanderte auf und ab, »dann tue ich es, um hinzufügen zu können, dass wir, auch wenn wir aus Not handelten, ebenso schuldig sind wie Sie, die nichts anderes kennen als Ihr System, das die Geschichte geformt und deren Gesetze geschaffen hat. Und unsere Schuld ist es, dass wir es nicht vermocht haben, Ihnen Einhalt zu bieten. Wir sind als Einzelne nicht kenntlich. Wir waren vorhanden nur in der Arbeiterbewegung. Und als diese in ihren Zwistigkeiten auseinanderfiel, zeigte sich unsere ganze Schwäche. Da waren wir, die wir den Unersättlichen die Hände geleckt hatten, zum Schlachtvieh geworden. Wer nicht entkam, der musste seinen Weg als Schlachtvieh zu Ende gehen. Nur weil wir so gesichtslos, so bedeutungslos geworden sind, weil wir keinen Staat mehr machen können mit dem, was einmal unser Stolz gewesen ist, habe ich nicht zuerst von uns gesprochen, sondern von denen, die einen Namen haben und derer man aus diesem Grund leichter habhaft wird. Aus Feigheit und Schwäche habe ich sie zuerst genannt, sagte er. Denn weil sie weniger sind als wir, lassen sie sich eher hervorheben. Und weil wir so viele mehr sind, wird unsere Feigheit und Schwäche noch größer. Uns kann man nicht beikommen. Wir machen das Schwergewicht der Völker aus. Damit haben wir uns lange herausgeredet. In unserer Verblendung haben wir es übernommen, uns selbst zu dezimieren. Insgesamt merkt man das kaum. Die Verluste sind nur innen in diesen ärmlichen, unbekannten Familien zu spüren, verbinden sich dort mit all dem anderen Elend, nach dem nie gefragt wird. Immer wurde es zeitig dunkel in diesem Zimmer, das nach Osten ging. Graublau sickerte die Dämmerung ein, längst brannte die Lampe in der Küchennische. Draußen leuchteten die Zweige der Bäume noch auf wie strenge roten Geäders. Das Erlöschen kam plötzlich, Bis über die Hüften stand meine Mutter im Schatten, als sie uns einlud zur Mahlzeit, und es war wie eine letzte Freundlichkeit, die sie uns erwies. Sie setzte sich zu uns, aß selber aber nichts. Meine Beunruhigung hatte ich mir nicht eingestanden. Erst im Januar, bei Hodan, mit den Erfahrungen der beiden folgenden Monate, erkannte ich, wie erschöpft und verlassen sie an diesem Abend gewesen sein musste. Sie hatte danach kein Wort mehr geäußert, nicht mehr gegessen. Pratt musste sie in seine Klinik bringen lassen, wo sie künstlich ernährt wurde. Sie war eben in die Wohnung zurückgebracht worden, als ich von meinem Vater gerufen ankam. Ein paar Wochen lang setzte Pratt den Versuch, sie künstlich zu ernähren, fort, hielt es dann aber für zwecklos, da, wie er sagte, der Patientin der Wille fehle. Der Prozess des Sterbens sei eingeleitet und lasse sich mit Wasser, Traubenzucker und Salzen ebenso wenig aufhalten wie Boyes Tod, wie kurz danach Anita Nathorsts Tod und Margots freiwilliges Ende. Manchmal, als wir am Bett meiner Mutter saßen, während der vorzeitig beginnenden Schneefälle, war es uns, als sterbe in ihr nicht nur ein einzelner Mensch, sondern ein Meer von Menschen. Und es hätte eines Herakles bedurft, um den Kampf aufzunehmen gegen diese Hydra des Todes, aus der immer wieder ein neuer Schreckenskopf hervorschoss, und dabei lag sie ganz reglos. Nichts wies darauf hin, dass sie litt. Sie hatte gesagt, was sie zu sagen imstande war. Sie hatte in jenem Winter in Belorussland schon gewusst, was das Ziel all dieser Wandernden war. Hatte geglaubt, in einem ewigen Winter unterwegs gewesen zu sein. Und vielleicht war jetzt im November immer noch derselbe Winter. Die Flocken fielen dicht, verhüllten den Schulhof, die Fabrik, so wie sie im Januar vor Hodans Fenster fielen. Aus diesem Winter heraus hatte sie gesprochen, und mein Vater musste sein Ohr nah an ihren Mund halten, um die Worte zu verstehen. Sie erinnerte ihn an das weiße Haus mit der blauen Tür, wo sie untergebracht worden waren, nachdem er zum dritten Mal den Offizieren das Eiserne Kreuz gezeigt und sich als ehemaliger Kriegsteilnehmer zu erkennen gegeben hatte. In der Nacht, mein Vater schlief, sie lag wach auf dem Feldbett, im offenen Kamin brannten die Scheite, war das Raunen der Stimmen zu hören gewesen. Die Offiziere saßen, eine Flasche leerend, am Tisch, und diesem Raunen, das doch keine bestimmten Angaben enthielt, hatte sie alles entnommen, was kommen würde und was niemand kürzlich bei seinem Besuch ihr bestätigt hatte. Sie war Zeuge gewesen, obwohl sie nur Laute gehört hatte, in denen ein Zischen und Knallen war. Sie hatte gesehen, wie sie an den Fingern abzählten, immer schneller, wie ihre Hände Gebärden machten, die ganze Nacht hindurch. Immer wenn sie zum Tisch hinüberblinzelte, hatte sie diese Bewegungen gesehen, das Murmeln und Gelächter gehört. Und dann war da noch diese Frau. Eine Frau habe sie gesehen, und die Frau habe ein Kind getragen. Und ein Mann sei neben ihr gewesen, und es seien drei Soldaten gekommen. Die hätten der Frau das Kind entrissen und es vor ihren Augen erschlagen. Und der Mann habe sich auf die Soldaten geworfen, und die Soldaten hätten den Mann niedergetreten und sich dann über die Frau hergemacht und sie zu Tode gemartert, vor den Augen des Manns. Und dann hätten sie den Mann weggeführt, um ihn irgendwo zu erschießen. Aber mein Vater war sich nicht mehr gewiss, ob meine Mutter es ihm so erzählt hatte. Er konnte nicht mehr unterscheiden, ob es ihre oder seine Gedanken waren. Mein Vater hatte sie gefragt, warum sie ihm dies erst jetzt sage. Aber da war sie schon stumm. Was mein Vater kaum mehr ausdrücken konnte, ließ sich, als ich es an Hodan weitergeben wollte, noch weniger artikulieren. Schmächtig, mehr und mehr ausdörrend, lag sie unter dem Laken, und doch ging eine solche Kraft von ihr aus, dass wir bebten, wenn wir sie anrührten. Er sei während der letzten Zeit empfänglich gewesen für Bilder, sagte mein Vater, von denen sich aber nicht sagen lasse, ob er sie beschworen habe oder ob sie von meiner Mutter ausgesandt worden seien. So habe er sich tanzen sehen mit ihr, mehrmals, in gleicher Weise auf einer Diele, ohne dass Musik zu hören gewesen sei. Mit langsamen Schritten hätten sie sich im Kreis gedreht, sein Arm um ihre Hüfte, ihre Hand auf seiner Schulter. Sonderbar hätten sich die Beine angehoben und lautlos sei das Niedersetzen der Füße gewesen. Und wenn er dabei die Liegende angeblickt habe, dann sei ihm gewesen, als lächle ihr Mund. Ihr Gesicht schien uns, obgleich die Knochen unter der blassen Haut hervortraten, jünger geworden. Kein Grau durchsetzte das dunkle Haar, das lang geworden war und sich ausbreitete über das Kissen. Wir wachten abwechselnd an ihrem Bett. Mein Vater musste seine Arbeit fortsetzen, ich selbst, der ich keine feste Arbeit mehr hatte und von der politischen Tätigkeit beurlaubt worden war, hatte jetzt Muße, darüber nachzudenken, was mit dem Schreiben noch zu erreichen sei. Bisher hatte kein Widerspruch bestanden zwischen Leben und Kunst, vielmehr hatte die Wirklichkeit in der Kunst ihren höchsten Ausdruck erfahren. Doch indem sich nun das Leben meiner Mutter von mir entfernte, begann auch die Kunst von mir abzurücken.